Melodie mich bedrängt Tag und Nacht. Der Klang wurde nicht erst heute gemacht. Sie kommt von weit her, so wie ich. Und auch 10.000 Musikanten ziehen mich. Eines Tages macht die Weise verrückt mich. Hundertmal wollte ich sagen, warum. Noch sagt sie, dass die Worte unterdrück ich. Weil vor mir sie dann spricht, ja doch schon. Und ihre Stimme nimmt meiner den Ton. Padam, padam, padam. Sie rennt ständig mir hinterher. Padam, padam, padam. Sie erinnert an ein Pochen mich sehr. Padam, padam, padam. Die Melodie weist mit Fingern zu mir. Und sie trottet mir nach wie ein spaßig Fauxpas. Die Melodie nimmt ein jeder wohl wahr. Sie sagt, erinnere dich deiner Affären. Denk daran, dass an der Reihe sie wären. Da ist kein Grund, nicht zu weinen für dich. Souvenirs nehmen den Arm nicht mit sich. Und ich sehe in mir die, die bleiben. Die 20 Jahre trommeln in mir. Ich sehe Gesten, die kämpfen und leiden. Die ganze Komödie von Liebe hier zur Melodie immer in mir. Padam, padam, padam. Dass ich liebe dich, 14. Juli. Padam, padam, padam. Dass wir kaufen stets mit Rabatt. Padam, padam, padam. Das willst du in Paketen, mir tun sie. Und das alles gleich hier um die Ecke stell ab. Zur Melodie, die erkannt mich schon hat. Hören Sie den Klamauk, den sie macht. Als wenn in mir die Vergangenheit erwacht. Sie können dann trauern danach. Ich habe eine Theorie zu der Schlagermelodie. Das, so wie ein Holzherz, schlägt sie.